Du sollst mir nichts verweigern, ich will den letzten Rest. Geh deine Lust zu steigern, ein Schurke, wer es lässt. Gehabtes Glück hilft sterben, der Tod, er soll nichts erben, als blanke leckte Scherben und Schläuche ausgepresst. Der Vater der Genüsse, der alte Knochenmann, hängt an die tiefsten Schlüsse, doch seine Tiefen an. Boviste und Planeten, das Schicksal der Poeten, er drückt uns an die Gräten, mein Liebchen, und was dann? Den tausend Zeigern der Welt, die nimmer ruhen. Du sollst mir nichts verweigern, wir müssen lieben nun. Bist eins aus freien Stücken, gesättigt mit Entzücken. Wir unsere Füße rücken, still voneinander tun.